Kundgabe 3930. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.12.1946. Entgegennahme der Kraft zum Wirken aus dem göttlichen Wort. Ihr nehmet mit meinem Wort auch die Kraft entgegen, zu wirken und zu schaffen geistig und irdisch. Und darum schaltet jede Sorge aus, wie ihr euer Leben werdet meistern können. Labet euch nur ständig an meinem Wort. Lasset euch speisen und tränken von mir. Und ihr seid wahrlich jeder Sorge enthoben, denn ich selbst sorge für euch, indem ich euch eure irdischen Wege ebne und auch euer geistiges Wohl euch sichere, indem ich euch hindurchführe durch jegliche Gefahr geistig und irdisch. Ich will, dass ihr mein Wort entgegennehmet, dass ihr stets und ständig von meinem Wort unterrichtet seid, dass ihr ein wahrheitsgemäßes Wissen gewinnet, welches euch nur mein Wort vermitteln kann. Ich will, dass ihr reifet im Geist, dass ihr zu Führern eurer Mitmenschen euch heranbildet. Und dies könnet ihr nur durch immerwährende Entgegennahme meines Wortes, das hellstes Licht in euch entzündet und euch fähig macht, euren Brüdern Hilfe zu bringen für ihre Seelen. So ihr mir taugliche Diener auf Erden sein wollet, müsset ihr selbst in einem Wissen stehen, das von mir euch zugeleitet wird, und darum müsset ihr mich stets und ständig zu euch sprechen lassen, auf dass ich euch immer wieder von Neuem unterweisen kann, auf dass ich durch euch zu den Menschen reden kann, die noch blind im Geist, dringend der Aufklärung bedürfen. Und so ihr also emsig für mich tätig sein wollet, dürfet ihr nimmermehr mein Wort ausschalten. Ihr müsset es entgegennehmen, wo immer euch Gelegenheit geboten ist. Ihr müsset jede Stunde nützen zur eifriger Seelenarbeit. Und ich werde alles andere für euch regeln, so dass ihr nimmermehr euch zu sorgen brauchet um irdische Dinge. Ich benötige euch, um indirekt zu wirken an den Menschen, die mein direktes Wirken nicht mehr zulassen durch ihren mangelnden Glauben. Ich benötige euch, die ihr diesen schwachen Glauben wieder aufleben lassen sollet durch euer Wirken für mich. Sprechet zu euren Mitmenschen von meiner Liebe und immerwährenden Sorge um ihre Seelen. Sprechet ihnen von meinem Wirken durch euch. Übermittelt ihnen mein Wort und übertraget so auch die Kraft auf jene, die mein Wort mit dem Herzen aufnehmen. Und ihr selbst werdet außergewöhnlich gekräftigt sein, geistig und irdisch. Ihr werdet mit Freude und Hingebung eure Erdenaufgabe erfüllen, ihr werdet geistig Erfolg verzeichnen können und auch irdisch werden euch die Wege geebnet sein. Denn ich bedenke meine Arbeiter mit aller Liebe und Fürsorge, wie ich es verheißen habe. Schöpfet aus dem Brunnen meiner Liebe, labet euch an dem Wasser des Lebens, nehmet Kraft in aller Fülle entgegen durch Empfang meines Wortes aus der Höhe. Vertiefet euch in den reichen Gnadenschatz und hebet ihn. Lasset meine Worte der Liebe immer wieder an euer Ohr klingen. Nehmet sie mit dem Herzen auf und stärket euch daran jederzeit und überlasset jegliche Sorge mir, denn ich bin euer Vater, der alle Bedürfnisse seiner Kinder kennt und sie auch decken wird, wie es für euch gut ist. Und so euch meine Vaterliebe diese Verheißung gibt, so fürchtet nicht mehr die irdische Not, sondern denket nur an die Not der Seelen der Mitmenschen und suchet ihnen Hilfe zu bringen. Und mein Segen wird euch begleiten auf allen Wegen, und ihr werdet euer Ziel erreichen, weil ich es bin, der euch lenkt und leitet und an dessen Hand ihr sorglos dahingehen könnet, so ihr nur meinen Willen zu erfüllen trachtet, so ihr mir dienen wollet auf Erden und im geistigen Reich. Amen.